Kundgabennummer 340 vom 20.03.1938. Zweifel an der Gottheit Christi, Lehre Christi, Menschwerdung. Lege vertrauensvoll dein Herz dem Herrn und Meister zu Füßen, auf dass er es segne. Ein lichter Augenblick führt dich zur Höhe und lässt dich schauen, die Herrlichkeit Gottes. Und wieder ergehen durch zahllose, von Gott aus gesandte Boten, die Lehren unter die Menschheit. Denn der Herr Jesus Christus weilt mitten unter euch, die ihr ihm dienen wollt. Und euer Amt wird sein, in gerechter Fürsorge euch der lieben Erdengeschwister anzunehmen und ihnen die Weisungen des Herrn zu verkünden. Denn sein geheiligter Wille lässt Großes geschehen unter euch aus Liebe zur Menschheit. Und wer immer seinem Wort folgt, wird ein Jünger des Herrn genannt werden und gleichsam wirken auf Erden, wie es Aufgabe dieser Jünger zu Jesu Erdenzeit war. Es lebt in euren Herzen nur noch die weltgeschichtliche Begebenheit des Wandelns des Herrn auf Erden. Doch von seiner Lehre habt ihr euch entfernt und wisset nicht mehr, in jener Reinheit zu leben, die euch der Herr geboten hat, so ihr seine Nachfolger werden wollt. Denn für euch hat die Lehre an Anziehungskraft verloren, denn ihr achtet in dieser Zeit nicht mehr die Göttlichkeit in dem Erlöser der Menschheit, sondern sehet nur den Mensch und die Lehre Christi als Werk eines solchen an. Und das ist es, was euch von der Wahrheit trennt, was euch auch vom himmlischen Vater trennt. Und so werdet ihr mit diesem Glauben schwerlich erreichen, was euer Lebensziel sein soll. Für die Zeit des irdischen Lebens würde wohl eure Anschauung nicht von großem Belang sein, doch weilet ihr nur vorübergehend auf dieser Erde. Und dann folgt das eigentliche Leben im Jenseits, das aber auch statt Leben für euch Tod bedeuten kann. Und im Glauben an den Heiland als Gottes Sohn müsstet ihr verharren, wollet ihr jemals das ewige Leben haben und nicht dem ewigen Tode verfallen sein. Dann aber wieder wird euch der Mittler zum himmlischen Vater alle Kraft geben, wollet ihr ihn als solchen anerkennen, und euer Weg wird ein leichterer sein, als ohne jegliche Hilfe von ihm, der euch doch erlöst hat aus tiefster Sündenschuld. Soll der Glaube an Gottes Sohn euch einst bereiten, das ewige Reich. So hat das Wirken Jesu auf Erden in seiner ganzen Fülle euch den Weg dazu gewiesen. Ihr dürfet nur bedingungslos anerkennen die Gottheit Christi und müsstet euch seine Lehren zu eigen machen und befolgen alle Gebote, die der Herr und Heiland den Seinen auf Erden gab. Unter der Einwirkung derer, die die reine Lehre Christi zerstören wollen, ist es den Menschen immer schwerer geworden, die Lehren anzunehmen als das, was sie sind, als von Gott dem Herrn selbst dem Volk erteilte Gebote. Und immer mehr entfernten sich die Menschen von der göttlichen Wahrheit. Immer weiter zurück ließen sie die Lehren des göttlichen Heilands und wandten sich stattdessen Neuformungen zu, die aber den Glauben an die reine Lehre Christi immer mehr lockerten und sich schließlich in Irrlehren verloren. Und heute steht die Menschheit einem Gebilde gegenüber, das sehr oft abweicht von der göttlichen Lehre Christi. Und daher auch immer leichter von der Menschheit abgelehnt wird, so dass schließlich auch die Göttlichkeit des Herrn selbst immer mehr und mehr angezweifelt wird, ja, vielfach auch ganz abgestritten wird. Und so stehen wir nun einer Zeit gegenüber, in der ein starkes Ringen um Geistesgut, um Wahrheit und um das Licht der Erkenntnis einsetzen wird. Wohl dem, der noch Verlangen trägt danach, sich der Wahrheit zu nähern, diesem wird sie kommen zur rechten Zeit. Wie viele aber werfen alle Gedanken an Geistiges, überhaupt jeden Gedanken, der über die irdische Welt reicht, kurzerhand beiseite? Wie vielen sind solche Gedanken ein Ballast, der sie nur beschwert und darum ohne Bedenken weggeworfen wird? Denen ist die Herrlichkeit Gottes, das ewige Leben, noch so unendlich weit. Und für diese lässt der Herr seine Boten wandeln durch das Erdental, auf dass sie rütteln sollen überall an den Herzen derer. Denn Gottes Wort soll wieder verkündet werden und für alle Zeiten zeugen von der Menschwerdung Christi. Gottes Wort soll sich erneut Bahn brechen. Es soll keiner unter euch Menschen in völliger Blindheit durch das Erdenleben gehen. Wenigstens versucht soll es werden, jenen die Augen zu öffnen, so dass nur der freie Wille des Menschen ausschlaggebend ist, wie weit die Mühen der Boten Gottes von Erfolg gekrönt sind. In dieser Zeit wird das geistige Streben ganz besonders dort gepflegt werden, wo der Heiland sich herablässt, eigenmächtig einzugreifen. Seine Segnungen wird in reichem Maß spüren, wer sich willig dem göttlichen Willen unterstellt. Und wer immer in der Absicht, dem Herrn zu dienen, sich der geistigen Tätigkeit hingibt, lehret den Schwachen, spricht der Herr. Und so wird er unterweisen in aller Liebe einen jeden, der ihm seine geistige Armut unterbreitet. Und immer größer wird das Wissen eines solchen Kindes sein, so es sich nur immer dem Heiland hingibt und stets bereit ist, die göttlichen Lehren entgegenzunehmen. Denn es soll nicht ein Weiser gelehrt werden, sondern die Weisheit soll dem Kind Gottes zufließen, dass es zu rechtem Nutzen für die Menschheit empfangen und weitergeben will. So wird die Lehre des Herrn sich verbreiten unter euch Menschen, ganz gleich, ob ihr sie aufnehmen wollt oder nicht. Denn die Gefäße zur Aufnahme sind bereitgestellt und werden daselbst belassen werden, dass sich labe am Inhalt, wer nach Labung verlangt. Des Herrn Wille beherrschet das ganze Weltall. Er beherrscht die Kreatur und untertan wird ihm sein ein jedes Geschöpf in Ewigkeit. Amen.